ihr wollt sein so wie Frank, bang so wie Frank, Goldkette auf den Schultern hängen so wie Frank, flown so wie Frank, Cash machen so wie Frank, auf die anderen deutschen Rapper kacken so wie Frank. Ihr wollt sein so wie Frank, bang so wie Frank, Goldkette auf den Schultern hängen so wie Frank, yeah. Flown so wie Frank, Cash machen so wie Frank, auf die anderen deutschen Rapper kacken so wie Frank. Ich kack auf jeden dieser Rapper, haufenweise, ein Haufen Scheiße. Rapper kacken tauben Scheiße, ihr wollt über Flair reden, wollt mit Frank beefen, doch ihr rennt weg, wenn die Kugeln aus den Bands fliegen. Ihr traut euch nur um meine City, mit Entourage, beim Klingelstreich gut getarnt, in Camouflage. Mir ist egal, wer du bist oder wer du warst, dein Grab, es wird immer tiefer, je mehr du sagst. Du bist eine Missgeburt, du Hackfresse, hör mein Album, du fliegst weg von der Basswelle. Rapper krippeln rum und können ich mal den Takt treffen, doch labern jedes Mal im Interview von Machtkämpfen. Ich lach dich aus, ich knock dich aus, erste Runde. Du wirst immer mehr ein Hipster, je mehr ich pumpe. Eine Kugel reicht nicht, Herz und Lunge. Ihr kleinen Pisser wollt so sein wie der Berliner Junge. Ihr wollt sein so wie Frank, bang so wie Frank, Goldkette auf den Schultern hängen so wie Frank, flown so wie Frank, Cash machen so wie Frank, auf die anderen deutschen Rapper kacken so wie Frank. Ihr wollt sein so wie Frank, yeah. Bang so wie Frank, Goldkette auf den Schultern hängen so wie Frank, flown so wie Frank, Cash machen so wie Frank, auf die anderen deutschen Rapper kacken so wie Frank. Was für G's, ihr macht auf Gewaltverbrecher, doch unterm Strich seid ihr alles meine Eier lecker. Was für Durchbruch, ich brech dir deinen Unterkiefer. Du willst mein Künstler? Ablöse Bundesliga. Ich plünder das Buffet, 5 Sterne. Damals im Heim dachte ich, dass ich als Kind sterbe. Du kleiner Hurensohn, wer war immer da für dich? Ich vergesse nie, besser du verarsch mich nicht. Guck, mein Schwanz hat mehr Inhalt als deine Songs. Du hast keine Chance, Junge, das ist mein Beton. Ich bin Frank White, guck, wir haben nichts gemein. Jede Nacht bin ich auf der Jagd nach dem verfickten Schein. Was das Thema meiner Texte? Ignoranz. Deutscher Rap hängt an meinem dicken Schwanz. Eine Kugel reicht nicht, du kleine Nutte. Ihr ganzen Pisser wollt so sein wie der Berliner Junge. Ihr wollt sein so wie Frank, bang so wie Frank, Goldkette auf den Schultern hängen so wie Frank, flown so wie Frank, Cash machen so wie Frank, auf die anderen deutschen Rapper kacken so wie Frank. Ihr wollt sein so wie Frank, bang so wie Frank, Goldkette auf den Schultern hängen so wie Frank, flown so wie Frank, Cash machen so wie Frank, auf die anderen deutschen Rapper kacken so wie Frank.